नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विंजा चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो पुरिसधम्मसारथि सत्ता देव मनुसानं बुधो भगवा ति स्वाखातो भगवता धम्मो संदितिको अकालिको एहिपासिको ओपनायिको पच्चत्तं वेदितंबो विनुहि ति सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदां चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुगला ऐसे भगवतो सावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसा ति एवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो नहि सतीति। So, wir haben darüber gesprochen, dass wenn jemand ein Edler ist oder auf dem Wege ein Edler zu sein, er übt sich in Betrachtung von den vier Grundlagen von Achtsamkeit. Er versteht allmählich, dass die Körperlichkeit ist nicht ich, mir nicht gehört. Wenn er das versteht, dass diese Körperlichkeit sich immer ändert und man sollte an Körperlichkeit nicht anhaften, versteht er, dass die Empfindungen kommen durch Kontakt mit der Körperlichkeit, dann er versteht auch, dass die Anhaftung an Gefühle zu Leiden führt, dann weiß er, dass diese samsarische unterscheidende Geist, an dem die Wesen am meisten anhaften, ist basiert auf Anhaftung an Gefühlen, dann er dann auch versteht, dass alles, was man mit diesem Geist, das mit Anhaftung an Gefühlen verbunden ist, wahrnimmt, ist eigentlich mit Verdrehungen verbunden. Und Verdrehungen werden in Buddhismus erklärt als eigentlich Inhalt von Nichtwissen. Welche Verdrehungen gibt es? Drei Sorten von Verdrehungen. Verdrehung von Wahrnehmung, Verdrehung von Unterscheiden oder Citta, Bewusstsein und Verdrehung von Ansichten. Diese drei Sorten von Verdrehungen beziehen sich an was? In Sehen etwas Dauerhaftes, was sich nicht ändert, in dem, was vergänglich ist. Und vergänglich sind eben diese vier Grundlagen von Achtsamkeit, Das versteht jemand, der richtig übt. Dann sieht er eine dauerhafte Befriedigung und glücklich sein, in dem, was eigentlich kein dauerhaftes Glück oder glücklich sein bringen kann, indem es immer mit Leiden von Vergänglichkeit verbunden ist, dass der jemand, der edler ist oder auf dem Wege edel zu sein, versteht. Er versteht, dass eigentlich alles Vergängliches ist mit Leiden verbunden. Dann, er versteht, dass was mit Leiden verbunden ist, kann nicht das wahre Ich sein. Wenn man das nicht versteht, das ist nächste Verdrehung, Vipalasa. Und dann versteht er auch, dass in dem, was Leiden ist und was nicht Ich ist und was keinem Ich gehört, keine wahre Reinheit ist. Wenn man dort wahre, dauerhafte Reinheit sieht, dann ist es auch Verdrehung des Geistes. Diese vier Verdrehungen sind verantwortlich sozusagen für Nichtwissen und sind auch verantwortlich dafür, dass die Wesen an die Empfindungen anhaften, indem sie diese Verdrehungen des Geistes besitzen. Wenn jemand ein Seka wird, jetzt nächste, wir haben gesagt, ein Edler oder einer, der auf dem, der richtig übt, um ein Edler zu werden, um die andere Seite von unserem Dasein zu direkt verwirklichen, ist einer, der hat Schnauze voll. Von was? Er hat Schnauze voll von den samsarischen Gefühlen, die an das Angenehme anhaften. Er sieht diese Anhaftung, wie ich gegeben habe, dieses Beispiel von einem Stück von rohem Fleisch auf der heißen Pfanne. Was macht es? Es klebt. Und so eigentlich diese anhaftenden, angenehme Gefühle ist kleben an das, was eigentlich heiß ist und Leiden verursacht. Deswegen Buddha lehrt in Adita, das ganze Welt ist eigentlich so lange man in Samsara ist, brennt. Brennt durch was? Durch Gefühle. Durch Anhaftung an die Gefühle, an die Empfindungen. Jetzt einer, der Seka ist, ist einer, der versteht, dass diese Anhaftung an Angenehme wegschieben von Unangenehmen und Verblendung eigentlich Zustände von Leiden sind. Und er hat Schnauze voll davon. Deswegen, er befindet sich auf dem richtigen Weg zur Läuterung des Geistes und eigentlich ganze Meditation, ganze buddhistische Praxis ist nichts anderes als Prozess von Läuterung des Geistes. Wenn man den Geist geläutert hat, und so der Geist bleibt, ist man von geistlichen Leiden befreit. Von körperlichem Leiden niemand kann sich befreien. So, wenn jemand geboren ist, wird er bestimmt körperliche Leiden später oder eher erfahren müssen. Aber was man durch richtige Praxis findet, ist, dass geistliche Leiden gar nicht nötig ist. Und wie findet man es? Eben durch Verständnis von Leiden, von Anhaftung an Gefühle. Dann er sieht diese 12 Verdrehungen, jede 4 Verdrehungen, die von Ansichten, 4 von Wahrnehmungen, 4 von dem Bewusstsein. Diese 4, diese 12 Sorten von Verdrehungen, er sieht es leiden. Und Leiden, er sieht, dass Leiden kommt von Nichtwissen. Und Nichtwissen kann man nur durch Wissen beseitigen. Andere Wege gibt es nicht. Und die Voraussetzung für Wissen ist die Konzentration, die dann diese Läuterung des Geistes verursacht. Wenn diese Konzentration mit weltlichen Objekten verbunden ist, wird es aber auch diese Läuterung des Geistes vergänglich sein. Das hat der Buddha sehr klar verstanden. Deswegen hat er versucht, die Reinheit durch Askesis zu schaffen. Aber trotzdem, diese Reinheit, Erfahrung von Reinheit des Geistes ist entscheidend, damit man den wahren Weg versteht. Denn der wahre Weg ist eben Läuterung des Geistes, aber die kann vollkommen und ausführlich gemacht werden, vorausgesetzt, dass es nicht mit vergänglichen Objekten verbunden ist, aber mit etwas, was nicht vergänglich ist, wie immer man es heißt, ob Nirvana oder ob Soheit, Leerheit und so weiter, wahre Selbst. Viele, viele Namen, die drücken aus eigentlich nur eine Sache, Zustand von Wachheit und klarem Geist, das bleibt. Dass diese Reinheit ist dann nicht bedingt durch Ursachen oder Bedingungen. Alles, was vergänglich ist, kann nicht dauerhafte Reinheit des Geistes bringen und verursachen. Das versteht ein Seka. Warum? Weil er das, Seka heißt einer, der lernt. Er lernt was? Er lernt die Ursachen von Leiden. Und das ist nichts anderes als ich, weil in der buddhistischen Lehre diese Ich ist nichts anderes als Resultat von Anhaften. Ohne Anhaften kein Ich. Wo Einhaften ist, gibt es Ich. Wo kein Anhaften, braucht man kein Ich. Das ist, was der Buddha sehr klar gesehen hat. Wenn man noch ein Ich braucht, dann heißt es, er hat noch Anhaftung. Das heißt nicht, dass in späteren Buddhismus wird viel von wahren Ich, von Buddha-Natur gesprochen, aber das ist, der Buddha selbst erklärt, ist nur ein Mittel. Und alles, alle Mittel, die zu Reinheit des Geistes führen, sind eigentlich gute Mittel. Das hat auch der Buddha gesagt. Jetzt, Seka heißt also einer, der lernt, indem er die andere Seite von Dasein unmittelbar erfahren hat. Er lernt dann, alles loszulassen. Wenn man alles losgelassen hat, dann wird man ein Arahat. Wenn man alles losgelassen hat, sogar Tendenzen für sogar die Gewohnheiten, die nicht mit die Dharma zum Ausdruck bringen, dann wird man ein Buddha. Aber wenn dieser Zustand von Reinheit des Geistes nie weggehen kann, dann hat man Befreiung. Und was ist Zustand von Befreiung? Zustand von Befreiung ist, dass die Samadhi geht nicht weg. Reinheit des Geistes ist mit Samadhi verbunden. Ohne Samadhi, Reinheit des Geistes, kann nicht zustande kommen. Also Inhalt von Befreiung ist nichts anderes als Samadhi. Und ein Arahat oder ein Buddha ist einer, der im Zustand von Samadhi bleibt, bis zum Tode. Samadhi von einem Arahat oder einem Buddha ist nicht unterbrochen, weil wenn es unterbrochen wäre, dann würden die Unreinheiten des Geistes wieder erscheinen können. Aber indem es ununterbrochen ist, werden sie nicht wieder zustande kommen können. Wie hat er das geschafft? Weil Objekt von seinem Samadhi ist das, was eigentlich kein Objekt ist. Ich habe schon gesagt, das, was in der Welt Objekt ist, ist etwas, an was man Geist hangen kann. Aber Nirvana oder Leerheit heißt Leerheit, oder Soheit oder Nirvana, eben in dem der Geist kann nicht darauf hangen. Sehr wichtig zu verstehen. Wenn man solche Samadhi übt, dann die Reinheit des Geistes kann nicht weggehen. Warum? Weil seine Indriyas, seine Fakultäten sind völlig entfaltet und es gibt keine Vielseitigkeit. Heißt das? Vielseitig. Mannigfaltigkeit? So was. Mannigfaltigkeit von Fakultäten. Was heißt mannigfaltig? Einmal man hängt an Angenehme, manchmal man stoßt weg das Unangenehme. Einmal man wird verwirrt, einmal man wird matt und schlapp. Das ist Mannigfaltigkeit. Indriya Nanata. Mannigfaltigkeit von Fakultäten, kann man so sagen. Diese einer, der immer mit Gleichmut, wir haben schon gesagt, Inhalt von Befreiung ist Gleichmut gegenüber den sechs Sinnen. Und indem man Gleichmut unaufgehört übt gegenüber den sechs Sinnen, es gibt keine Mannigfaltigkeit? Wechselhaftigkeit? Wechselhaftigkeit? Vielheit. Vielheit. Vielheit kann man sagen. Vielheit von den Indriyas. In dem Sinne, manchmal man hängt an das Angenehme. Wenn man hängt an Angenehme, man wird bestimmt nach gewisser Zeit dann wegschieben müssen, das, was unangenehm ist. Und wenn man dieses Komplex, in diesem Komplex gefasst ist, wird man bestimmt auch, der Geist wird müde und matt und unklar und zerstreut und suchen. Und Suche und das, was gesucht ist, ist Zustand von Unruhe. Wenn man diese Vielgestaltigkeit sicher, ne? Weil es viele Gestalten annehmen kann. Na prima. Vielgestaltigkeit, bleiben wir dabei. Auf jeden Fall, es heißt Indriya Nanata und Nana heißt verschieden. Nanata, ta ist diese abstrakte Suffix, dann Verschiedenheit, Verschiedenheit von den Fakultäten. Eine Arya sieht diese Verschiedenheit von Fakultäten oder einer, der richtig übt, auf dem Wege Arya zu sein, er sieht diese Verschiedenheit von Fakultäten, er sieht es leiden. Einer, der nicht richtig übt, der nicht auf dem Wege zur Erlösung ist, er sieht es nicht als Leiden. Warum? Weil die Verdrehungen des Geistes in ihm von Ansicht, von Wahrnehmung, von Bewusstsein sind so tief, dass er es nimmt als natürlicher Zustand. Er übt nicht Konzentration, er hat auch kein Interesse für Konzentration. Er identifiziert sich völlig mit seinen Gefühlen. Dann ist er mal sehr, sehr erfreut, mal sehr, sehr bedrückt. Und er denkt, das ist normaler Zustand. Dann heißt es, wenn er so macht, dass er ist nicht auf dem Wege, ein Edler zu sein und auch versteht nicht, wie man ein Edler wird. So, jetzt, wenn man unmittelbar das, worauf man nicht den Geist hangen kann, erkannt hat, indem er sieht sehr klar, dass es ohne Zeichen ist, dass es ohne Anhaftung ist, dass es leer ist, dann er sieht das, worauf man hängt, natürlich nicht mehr als etwas Reales. Unterschied ist zwischen einem Arya, Edlen und Nicht-Edlen. Was ist der Unterschied? Abhidharma erklärt, die Triebungen von Gemüt und Triebungen des Geistes von einem, der nicht Arya ist, sind Avastuka. Was heißt Avastuka? Sie haben keine Grundlage in der Realität. Die Triebungen des Geistes von einem, der Arya ist, der Sekha ist, der schon lernt, den Weg zur Reinheit, wahrheitsgemäß, wie es wirklich ist. Solange er nicht Arahat oder Buddha ist, er hat noch Unreinheiten des Geistes, er hat Triebungen des Geistes, des Gemüts, aber die sind Vastuka. Was heißt Avastuka? Ein Putujana, einer, der nicht die höchste Wahrheit von Nirvana oder Leerheit oder Soheit, wie immer man es nennt, unmittelbar erfahren hat. Er identifiziert seine Triebungen von Gemüt und Triebungen des Geistes mit einem wahren Ich. Das gehört mir, das bin ich. Dann er freut sich unheimlich, wenn er etwas Angenehmes erfährt. Und er wird unheimlich bedrückt, wenn er etwas Unangenehmes erfährt oder was Schlechtes macht, weil er es mit Ich identifiziert. Einer, der unmittelbar die höchste Realität erfahren hat, er ist von dieser Identifikation frei. Er sieht nur Unreinheiten von Gemüt, er sieht nur Triebungen von Gemüt, Triebungen von Wahrnehmung. Aber er sieht kein Ich. Dann er ist so viel leichter. Und seine Triebungen können nicht lange dauern. Die Triebungen dauern sehr lange, wenn man sie mit Ich identifiziert, wenn man kein Ich findet, mit denen man es identifizieren kann, dann wie können die Triebungen lange dauern? Ist nicht möglich. Die gehen nach sehr bald wieder weg. Deswegen erlebt viel, viel unbesorgt und gelassen als diejenigen, die noch nicht diese höchste Wahrheit erlebt haben. Dann einer, wir haben schon gesagt, wenn einer ein Arahat sein möchte, wenn er sieht, dass in ihm noch diese Triebungen von Gemüt und Geist noch bleiben, er ist entsetzt und er will sich gleich von diesen wegwenden. was immer es kostet. Wenn er ja, vielleicht wir gehen ein Beispiel in zum Beispiel in Majjhima Nikaya gibt es Vitaka Santana Sutta, Nummer 20 in der mittleren Sammlung. Buddha erklärt dann, wie wenn die schlechten Gedanken kommen, der Schüler von Buddha, schlechte Gedanken heißen Vitaka. Jetzt, warum übt man nach der buddhistischen Lehre, warum übt man Anapanasati? Was ist Zweck von Anapanasati? Zweck von Anapanasati eben ist, diese unnützliches Denken zu mindern. Solange wir so viel mit unnützlichem Denken verbunden sind, mit Vitakas verbunden sind, der Geist wird nicht zur Ruhe kommen, solange wir uns mit diesem unnützlichen Denken identifizieren. Der Arya hat auch noch unnützliche Denken, aber er kann sich nicht, er identifiziert sich nicht damit. Deswegen, seine Situation ist viel besser. Aber einer, der noch nicht Arya ist, er identifiziert sich damit, dann er ist sehr, sehr bedrückt. Dann, wovon kommt dieses unnützliches Denken? Dieses unnützliches Denken kommt von dem, dass man etwas sucht. Esana, ersehen. Und wo es Ersehen gibt, Suche, gibt es immer etwas, was zu suchen ist. Und in diesem Komplex, das ist Komplex von Tanha, von Durst. Durst manifestiert sich dadurch, dass man immer etwas sucht. Und indem man immer etwas sucht, man immer denkt weiter und weiter und weiter, endlose Ketten von Gedanken. Dann erst diese endlose Ketten von Gedanken bremsen. Deswegen der Buddha lobt so viel die Anapanasati-Übung als beste Übung, um diese endlose Ketten von Gedanken zu bremsen. Besonders wenn man fängt an zu meditieren, man ist ein Anfänger in der Meditation. Was geschieht? Man versucht mit Bemühung diese Kette von Gedanken zu bremsen, damit, und das muss er machen, aber er versucht mit Kraft. Dann, wenn man dämmt diese Wasser und Wasser sammelt sich, wenn da eine Lücke kommt, dann so viel Wasser fließt wieder. Deswegen ist so wichtig Kontinuität in der Meditation. Und das ist der einzige Weg zu Erfolg. Wenn man Wasser fließen bremst, dann, wenn es wieder ein Loch da ist, dann kommt viel, viel Wasser zusammen. Das ist ein natürliches Gesetz. Genauso, wenn man die Gedanken bremst, wenn man dann wieder freien Lauf den Gedanken gibt, dann kommen viele, viele Gedanken und viel, viel Unruhe. Bitte, bitte sehen, sehr klar. Deswegen, es muss da eine Kontinuität in der Meditation sein, dann kommt man zur Ruhe. nicht nur viele Leute in Sitzen geben sich viel Mühe, nach dem Sitzen dann fangen sie an alles Mögliche zu denken. Dann dieses Wasser, das sie mit so viel Mühe gesammelt haben, dann alles fließt wieder weg. Und wenn sie in Meditation zurückkommen, dann sind sie unruhig. Der Buddha hat verschiedene Methoden von Sadhana empfohlen, unter anderem die sogenannte Pratipaksha Sadhana, die Sadhana für Bremsen. Erst muss man bremsen, die klare Tendenzen des Geistes zu Trübungen. Derjenige, der sehr, sehr viel Begierde hat, sehr, sehr viel sexuelle Antrieb hat und so weiter, sehr, sehr viele Wünsche nach sensualen Sachen, dann er übt Asubha Bhavana. Er übt, bevor er in Meditation, tief in Meditation kommen kann, er bremst seine diese große Sensualität dadurch, dass er nicht schöne Objekte als Objekte der Kontemplation nimmt. Einer, der in sich viel, viel Ärger hat und immer sich ärgert und leicht zornig ist, er meditiert Metta. Einer, der viel, viel denkt, viel Stolz hat und denkt, dass er besonders intelligent ist und dass er weiß so noch mehr als alle Lehrer zusammen. Was soll er meditieren? Er meditiert über die Elemente, sechs Elemente. Die Wesen sind nur Erde, Wasser, Feuer, Wind, Raum und Bewusstsein. Und an allen diesen Elementen findet man nichts, an was man stolz sein könnte. Wenn viel Verblendung da ist, meditiert man über die bedingte Entstehung. Und wenn die vier meisten die größte Hindernis in Einstieg in Meditation ist viele Gedanken, dann Anapanasati. Nur wenn man diese starke Tendenzen, die eigentlich individuell sind, gebremst hat, je nachdem, welche Tendenz am deutlichsten ist, kann man dann effektiv Vipassana üben. Und indem man über diese Sachen meditiert, dann bekommt man Konzentration. Und gleichzeitig diese starke Tendenzen zu Sensualität oder zu Zorn werden gebremst. Jetzt, wenn unnützliche Gedanken sind praktisch alle entweder mit Sehnen nach den Erfahrungen mit der Vergangenheit verbunden, oder sind Gedächtnis von vergangenen Erfahrungen oder Sehnen nach zukünftigen Erfahrungen. Das ist Hauptgrund von unnützlichen Gedanken. Und diese Gedanken natürlich, sind, das haben wir schon sehr, sehr klar erklärt, diese Gedanken sind gebunden an Gefühle. An welche Gefühle? An die Gefühle, die wir früher erlebt haben. Wir haben schon erklärt, die Empfindungen, die mit jetzigen Erfahrungen verbunden sind, haben keine Intensität von Anhaftung oder von Zorn, nur wenn sie verbunden werden mit vergangenen Erfahrungen, dann kommen diese Tendenzen klar zum Ausdruck. Deswegen, wenn man über Meditationsobjekt, bei Meditationsobjekt bleibt, man bleibt in Vergangenheit. Wenn man Meditationsobjekt verlässt, man sehnt nach Zukunft, oder beschäftigt sich mit vergangenen Erfahrungen, so ist es fast immer der Fall. Und das muss man achten. Deswegen habe ich sehr klar erklärt, man kann die karmische Stärke von früheren Empfindungen und von früheren verdrängten Gedanken, schwachen, nur indem man sie nicht verfolgt. Wenn man sie verfolgt, dann eben diese Verdrehungen des Geistes, die verantwortlich sind für unser Nichtwissen, und Nichtwissen ist Wurzel von unseren Betriebungen des Geistes und des Gemüts, dann sie werden nicht geschwächt. Sie können sogar noch intensiviert werden. Deswegen der einzige Weg, die Stärke von den Gefühlen, an denen man gebunden ist, von dieser Mannigfaltigkeit oder Vielheit von den Fakultäten im Sinne von Anhaftung und Anhaftung an angenehmes Gefühl, Wegschieben von unangenehmen Gefühlen, Verblendung über neutrales Gefühl. Der einzige Weg, wie man diese schwächen kann, ist dann, dass man Hochachtung für die Übung von Achtsamkeit und Wissensklarheit hat und insofern wie möglich unaufgehört übt. Dann kommt man zu dem Zustand, dass man auf dem richtigen Weg ist, indem man Nase voll hat von dieser Vielheit von Fakultäten, Läufen von Anhaftung zu Zorn oder zu Depression oder zu Ängsten. Alle diese Sachen eben können nicht lange bleiben in einem, der seine Indriyas, seine Fakultäten entfaltet hat. Diese Sachen dann kommen und schnell verschwinden. Das heißt, man ist auf dem richtigen Weg und man wird eher oder später diese andere Seite von unserem Dasein unmittelbar erfahren können und immer sich zu diesem Zustand von Reinheit nähern. Das ist, was diese Sutta eigentlich erklärt. Dann, wenn man richtig meditiert und unmittelbar die höchste Realität erfahren hat, dann wie wir schon erklärt haben, er hat Schnauze voll von den verwirrten Gefühlen, die mit Anhaftung und Abwehr und Verblendung verbunden sind. Dann, er ist entsetzt. Wenn er ein Arahat sein möchte, dann was meditiert er? Er meditiert dann über Ruhe von Nirvana und er wendet sich weg von diesen Gefühlen. Ich habe schon gesagt, also er diese Gefühle, indem er was ist Zustand von einem Sikha, einem, der lernt. Wenn er am Anfang der Lehre ist, er hat verlassen drei Fesseln. Fessel von Ansichten, indem er die Wahrheit gesehen hat, er hat er kann nicht mehr an Ansichten anhaften. Er weiß, was die Wahrheit ist. Er kann Ansichten haben, aber er kann nicht an Ansichten anhaften. Er hat unmittelbar die Wahrheit erfahren. Dann welche Anhaften an Ansichten? Er kann noch anhaften an seine Wahrnehmungen und seine unterscheidende Bewusstsein, aber nicht mehr an Ansichten. Dann seine Trübungen von Gefühl und von Geist sind so viel leichter. Wenn die Leute an Ansichten anhaften, er sieht das alles als Verrücktheit. Warum? Weil er sieht, diese Welt ist nicht so, so fest, wie die Menschen glauben, wie die Wesen glauben. Und durch diese feste Glaube an ein wahren Subjekt und Objekt entsteht so viel Leiden. Das weiß er und er ist von diesem Leiden entsetzt. Er hat Schnauze voll davon. Je tiefer und stärker anhaften an Ansichten, desto stärker und tiefer wird das Leiden. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Warum? Wir haben schon erklärt, die Trübungen des Geistes und der von Gemüt kommen nicht von den wahren Objekten der Erfahrung, sie kommen von Konzepten. Und die Konzepte sind alle sind andere für alle verschiedene Wesen und die ändern sich immer. Der weise Aryadeva, der Schüler von Nagarjuna, sagt im ersten Shloka von 400 Versen, du Narr, selbe Objekt wird Objekt von Anhaftung, dann Objekt von Zorn, dann Objekt von Verblendung und du Narr, du glaubst immer noch, dass dieses Objekt ist wahr. Das sieht einer, der unmittelbar die Wahrheit erfahren hat, das sieht er sehr, sehr klar. Deswegen seine Trübungen von Gemüt und Trübungen des Geistes können nicht lange bleiben. Wenn er diese nicht mehr Anhaftung an Ansichten hat, dann die Anhaftung an Wahrnehmungen und Anhaftung an Unterscheidungen des Geistes sind natürlich auch sehr gemindert. Erscheinen, aber er sieht gleich, dass es mit Leiden verbunden ist und gern weg. Deswegen der Sikha, der jemand, der lernt, wirklich die Reinheit des Geistes, an der wahre Dharma, an Dharma von Leerheit, von Soheit, von Nirvana. Der hat noch so lange er nicht Arahat ist, er hat Triebungen, aber wenig Triebungen. Wenn er so übt und von diesen Anhaftungen an Gefühlen ist entsetzt, dann in nächster Stufe, Sakadagami, er schwächt noch mehr seine Tendenz anzuhaften und seine Tendenz abwerfen. Sakadagami heißt einer, der noch einmal kommt in diesen Zustand von einem Wesen, das an die Sphäre von der Welt, das mit fünf Sinnen dominiert ist. In der buddhistischen Lehre gibt es drei Sphären der Welt. Sphäre der Welt, wo wir uns befinden, wo auch die niedrigeren Götter sich befinden, wo auch die Tiere und die Wesen in der Helle und so weiter sich befinden, ist Sphäre der Welt, wo unsere Wahrnehmung, in unserer Wahrnehmung die fünf Sinnen sind dominant. Denken Sie daran, an was die Menschen meistens denken, an was sie essen, an was sie hören, was sie schmecken, was sie tasten. Das ist Haupt. Das sind Hauptobjekte von Denken. Dann, wenn man die Wesen leben in Sphäre von feineren Formen, Rupa Dhatu, dann alle diese Sachen sind grob und werden nicht mehr diese Denkenprozesse beeinflussen können. Dann gibt es noch formlose Sphäre von Dasein, wo nicht mehr Formen im Denken Rolle spielen. Und da noch feinere Sphäre von Dasein ist, oder kann man nicht das Dasein betrachten. Es noch eine feinere Sphäre ist dann Sphäre von Nirvana. Andere Sphäre dann gibt es nicht. Und je feinere Sphäre, desto feiner wird auch Empfindung. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Der Buddha erklärt auch, für uns in diesem Sinne ist es wichtig zu verstehen, er erklärt in vielen Suttas den Weg zur Erlösung durch Empfinden von immer feineren und feineren Gefühlen. Wenn man, wie ich gesagt habe, mentale Bewusstsein ist feiner als Sinnenbewusstsein. Es bringt mehr Befriedigung, mehr Ruhe. Wenn man erste Jhana geübt hat und hat man Zugang zu diesen feineren Objekten, dann die Empfindung, dass mit diesen feineren Objekten verbunden ist, wenn man damit familiär ist, sagt der Buddha, ist es wohl möglich und kann geschehen, dann alle anderen Empfindungen wird er als grob betrachten und wird er nicht mehr, nicht mehr an sie anhaften können. So geht es weiter ist zweite Versenkung, dritte Versenkung, formlose Versenkung, bis die tiefste aller Versenkungen ist Versenkung ohne Empfindung und ohne Wahrnehmung. Diese Empfindung, sagt der weise Shariputra, ist die feinste und beste Erfindung. Was Erfindung ist ohne Erfindung und ohne Wahrnehmung, bitte, bitte üben Sie. Und werden Sie selbst erfahren. Alle diese Sachen sind schwer zu erklären. Trotzdem, die alle existieren und sind Erfahrungen von Tausenden und Tausenden von Yogis. Also Weg zur Befreiung kann auch so gelehrt werden, von Empfindung, von immer, immer feineren Empfindungen bis feinste aller Empfindungen in Samadhi, von ohne Wahrnehmung und ohne Empfindung, das in der buddhistischen Lehre von Samadhi die tiefste Samadhi ist. Der Sariputta, so die Kommentare sagen, wurde nie ein Mal von einem Laie in Empfang bekommen, bevor er für kurze Zeit wieso in diese Samadhi eingegangen ist und wieder von diesem Samadhi weg. Warum? So geht er dem Geber Maximum Verdienst. Subhuti, das ist der beste Schüler von Buddha in Samadhi von Arana, von konfliktlose Samadhi, Samadhi von Leerheit, Samadhi von Liebe. Er wurde nie von den Laien in Empfang diese Dana bekommen, Gabe bekommen, bevor er kurz in diese Samadhi eingetreten hat. Deswegen, indem er so Liebe und konfliktlose Samadhi geübt hat, war er so offen zu der Lehre von Leerheit als die einzige Realität. Und jetzt sind wir wieder von unserem Thema ein bisschen entfernt, kommen wir zurück. Also Empfindung, auf jeden Fall, je mehr man von Empfindung versteht, desto mehr wird man von den Empfindungen, die mit Trübungen verbunden sind, das heißt anhaften Weg, was haben wir gesagt, wegschieben und Verblendung verbunden sind, er wird immer mehr und mehr sich Mühe geben, diese Empfindungen zu entfernen. Wenn er also ein Sakadagami wird, einer, der nur noch einmal kommt, diese Empfindungen, dann sind noch weniger. Wenn man Anagami wird, einer, der nie mehr kommt zu der Welt, das durch sinnliche Betrachtung, durch sinnliche durch den fünf Sinnen bestimmt wird, er natürlich er hat nur noch gewisse kleine Anhaftung an Samadhi. Weil er kleine Anhaftung an Samadhi hat, er muss noch wiedergeboren werden, solange Anhaftung da ist, dass die Ursache ist für Geburt. Er wird geboren, aber er wird nicht mehr geboren in groben Zustand von Bewusstsein. Er wird geboren in feineren Zustand von Bewusstsein, oder er wird gleich bei Tod in Nirvana eintreten. Und der Arahat natürlich, er hat vollkommen diese Tendenz anzuhaften bei angenehmen Gefühlen, Abwehr oder Zorn bei Pratigha. Pratigha ist ein wunderbares Wort auf Pali oder Sanskrit. Pratigha, Prati heißt gegen, Han heißt stoßen. Er stoßt nicht gegen. Wenn man Anhaftung hat an angenehme, was ist die Psychologie? Man unbedingt wird Stoß gegen das Unangenehme, nicht wahr? Das ist ein Komplex. Das ist samsarische Komplex. Ohne dass man an angenehme anhaftet, wird man nicht unangenehme wegstoßen wollen. Aber wenn man an angenehme anhängt, wird man bestimmt immer in diese Falle von wegstoßen wollen, unangenehme, immer gefasst sein. Je mehr entwickelt seine Sinnen sind, desto weniger Gewalt wird er gegenstoßen. Und wenn er gegenstoßt, wird er selbst verstehen, dass es alles eigentlich kein wahre Ich und kein wahre Objekt. Deswegen er nimmt das, diese Welt, nicht mehr so ernst. Und deswegen seine Gefühle, indem er daran nicht so viel hängt, seine Gefühle dann sind fließend. Die Gefühle von einem, das an Gefühle hängt, sind nicht fließend. Deswegen sein Geist auch ist nicht fließend. Überall findet er Hindernisse. Der eine, der an Gefühle zu viel hängt, dann er findet auch in Denken überall Hindernisse. Wenn einer nicht mehr an Gefühle so viel hängt, dann auch im Denken wird er viel freier und nicht immer an Hindernisse stoßen. Sehr wichtig zu verstehen. Dann jetzt einer, der Arahat sein möchte, er ist entsetzt von den Gefühlen. Er will sie nicht mehr. Und einer, der ein Arahat wird, er bekommt nicht die Welt. Deswegen er bekommt auch nicht diese Gefühle. Das heißt, er ist von diesen Gefühlen befreit. Er ist befreit von der Welt. Weil die Vorstellung von einer wahren Welt und von einem wahren Ich kommt von dieser Anhaftung an den Gefühlen. Sehr wichtig zu verstehen. Wenn wir das verstehen, jetzt die Zeit ist schon vorbei, dann wir lesen, was da der Rest ist von unserem Text, und wir werden es sehr, sehr klar verstehen können. Und ich dann erkläre dazu noch ein paar Sachen, die wichtig sind, damit wir es richtig verstehen. Heute so viel. Also Seka, nächste Teil von Sutra ist dann mit Praxis von Seka, von einem, der unmittelbar die höchste Realität erfahren hat. Es schildert seine Praxis und seine Praxis ist dann Entsetzen von diesem Gefühl. Dann kommt ein Arahat und seine Praxis ist, er dann bekommt nicht mehr diese Gefühle. Wir haben gesagt, das Gefühl, Wesen von Gefühl ist Empfang von dem Objekt. Er macht nicht mehr. Was heißt von welchem Objekt, das ihn anzieht, dass er wegstoßen wird oder dass ihn Verblendung verursacht. Dann in diesem Sinne, er ist nicht mehr Narr, was der Buddha sagt, und für einen, der richtig meditiert, dieser samsarische Zustand von Anhaftung an Gefühle ist eigentlich Zustand von Narrsein, Verrücktheit, kann man sagen. Narrheit. Ist Zustand von Narrheit. Deswegen, was ist Zustand von einem, der Seka ist? Einer, der Seka ist, seine Lücken in Achtsamkeit sind da, aber wenig. Was ist Zustand von einem, der Arahat ist? Seine Lücken in Achtsamkeit existieren nicht mehr. Deswegen sein Gleichmut bleibt. Was ist ein Zustand von dem, der richtig übt? Er bemüht sich, dass die Lücken in der Achtsamkeit sind immer weniger. Und das Wesen von Achtsamkeit, haben wir schon erklärt, ist nichts anderes als Konzentration. Indem man Achtsamkeit übt, Konzentration wird natürlich. Wenn man nicht Achtsamkeit übt, Konzentration wird unnatürlich. Wenn Konzentration unnatürlich ist, wenn dann man sich Mühe gegeben hat, die Gedanken zu bremsen, und man hat sie mit Gewalt versucht zu unterdrücken. Dann, wenn man wieder dieses Loch lässt, dann die Gedanken kommen wie ein gebrochener Damm. Und man wird dann viel, viel Leiden davon haben. Aber das ist gar nicht auch so schlecht. Indem man leidet, man wird verstehen, so muss man nicht weitermachen. Man muss mit Achtsamkeit und Wissensklarheit die Bedanken zur Ruhe bringen, nicht bloß durch Entschluss und Kraft. Dann diese Erfahrung wird sehr, sehr wertvoll und die Erfahrung von Leiden, das zu Weisheit führt, ist gar nicht schlechte Erfahrung. Erfahrung von Leiden, das nicht zu Weisheit führt, ist aber keine gute Erfahrung. So bitte machen Sie gute Erfahrungen, vermeiden Sie schlechte Erfahrungen. Dann zwei Fragen wieder noch. Zwei Fragen und dann wir übersetzen diese Mantra von großem Mitleid, in dem wenig Fragen da sind. Bante, das größte Hindernis, morgen vielleicht oder übermorgen werden wir mehr von Hindernissen reden. Während der Meditation sind meine Gedanken. Na prima. Es sind Gedanken, wo ich meinte, sie sind schon längst erledigt oder auch völlige Fantasie. Was kann ich tun? Achtsamkeit und Wissensklarheit üben. Andere Wege gibt es nicht. Wenn man Achtsamkeit übt, was geschieht? Man bleibt in jetzigen Erfahrung. Wenn man bleibt in jetzigen Erfahrung, die Sara Sankapa heißt das, auf Pali ein wunderbarer Ausdruck, Sara Sankapa. Ich weiß nicht, wie Sie das auf Deutsch übersetzen. Sara heißt rennen, sehr schnell laufen. Und Sankapa heißt Sang zusammen fabrizieren. Laufen zusammen fabrizieren. Warum laufen zusammen fabrizieren? Weil entweder verfolgt vergangene Erfahrungen, die mit Anhaften oder mit Ärger verbunden sind, oder man sehnt sich nach zukünftigen Erfahrungen. Immer daran denken, Esana, dieses Ersehnen ist immer verbunden mit dem, was ersehnt wird. Esita. Und das Ersehnen und das, was ersehnt wird, ist nicht das jetzige Objekt. Es ist immer mit entweder vergangene oder zukünftige, nicht jetzige. Wenn man aber Achtsamkeit übt, dann jetzige Erfahrung wird klar. Es wird, wie ich erklärt habe, klar artikuliert in dem Geiste. Wenn es klar in dem Geiste artikuliert ist, dann der Geist läuft nicht mehr nach hinten, nach vorne, er bleibt da. Wenn der Geist, da bleibt, er hat kein Problem, er ist in Ruhe. Es ist, wenn er läuft, läuft, läuft und dieses Laufen ist immer mit Vergangenheit oder mit Zukunft verbunden, dann hat er viele Probleme. Und von kleinen Problemen werden dann große Probleme. Wenn er aber man Achtsamkeit übt, von großen Problemen werden dann kleine Probleme. Warum? Weil diese Tendenz zu laufen in Vergangenheit und in Zukunft wird gebremst. Dann die Sara Sankapa, das Ersehnen und das, was ersehnt wird, was immer läuft und läuft und läuft weiter, wird dann nicht als etwas Festes betrachtet, indem man sich nicht damit beschäftigt, wird es kommen und gehen und indem man sieht, wie es kommt und geht und nicht sich damit identifiziert, Kraft von diesen Ersehnen und von dem, was ersehnt ist, dann sich mindert, wird immer weniger und der Geist wird immer ruhiger und ruhiger. Vorausgesetzt, dass man Achtsamkeit übt und in intensiven Erlebnis von jetzigem Zustand bleibt. Dann die Gefühle von Anhaften an das Angenehme und Pratihan, Resistenz oder Gegenstoßen an Unangenehme wird gebremst. Wenn es gebremst ist, der Geist kommt zur Ruhe. Wenn er zur Ruhe ist, wird er mehr und mehr Ruhe schätzen. Wenn er mehr und mehr Ruhe schätzt, dann gibt er sich mehr und mehr Mühe, Achtsamkeit und Wissensklarheit zu üben. Dann alle diese Gedanken sind nichts anderes als Fantasie, die gar nichts mit Realität zu tun hat. Und das kann man nur klar sehen, wenn man Achtsamkeit übt. Wenn man Achtsamkeit übt, dann nimmt man diese Sachen nicht mehr so ernst. Wenn man nicht diese Sachen so ernst nimmt, wird er nicht bedrückt. Wenn man nicht bedrückt ist, der Geist kommt zur Ruhe. Man hat viel mehr Freude. Hm? Ist das so? Bitte, bitte erleben Sie intensiv. Es gibt kein Ich, es gibt keine individuelle Seele. Gut, also wer oder was wird dann wiedergeboren? Ganz einfach, Bewusstsein wird wiedergeboren. Bewusstsein, das an etwas hängt. Bewusstsein, das an nichts hängt, hat keine Ursache, geboren zu sein. Das, was geboren wird, ist Bewusstsein, nichts anderes. Ganz einfach. Bewusstsein muss an diese weltliche Bewusstsein muss an etwas hängen. Wenn es an nichts hängt, wird es nicht geboren. Wenn es an etwas hängt, wird es bestimmt geboren. Je nach den Umständen. Das passiert von Leben zu Leben, aber wenn man mehr in Meditation Fortschritte macht, wird man es auch jetzt sehen können. Jetzt passiert es auch. Wenn wir Gefühle ändern, sind wir wiedergeboren. Deswegen gegenüber Gefühlen, wer richtig meditiert, dann übt Gleichmut. So meistert er allmählich die Gefühle. Indem jemand Konzentration entwickelt, wir haben schon erklärt, Konzentration ist wie Mikroskop, wie eine Lupe. Umso, wenn er wenn er nicht Achtsamkeit übt und an unpassende Objekte achtet, die Anhaftung oder Zorn entstehen lassen, umso mehr wird sein Leiden von Anhaftung und so. Weil sein Geist ist sehr sensitiv. Wer nicht Meditation übt, Konzentration übt, sein Geist ist nicht sensitiv, weil er nicht diese Lupe oder Mikroskop hat. Wenn man Lupe und Mikroskop hat, der Geist wird sehr sensitiv. Wenn der Geist sehr sensitiv ist, er wird sich schützen. Wenn der Geist nicht sensitiv ist, er wird sich nicht schützen. Wenn der Geist sensitiv ist, er wird sich schützen. Wie wird er sich schützen? Er übt Achtsamkeit und Wissensklarheit. So schützt er sich. Und wie übt er Achtsamkeit und Wissensklarheit? Gehört dazu auch, dass er achtet nicht und bleibt nicht bei den Objekten, die in ihm große Anhaftung verursachen oder große Zorn verursachen oder große Verblendung verursachen. Dann diese Tendenzen von betrübten Gemut und Geist gehen allmählich weg. Bitte klar verstehen. Also, wenn man das versteht, sieht man, wie sehr klar, was geboren wird. Das, was geboren wird, ist eigentlich, setzt vor, auch in jetziger Lage. Das ist diese Anhaftung an das, was angenehm ist. Zorn oder Wegstoßen von dem, was unangenehm ist. Und Verblendung. wenn man denkt, dass diese Sachen wahr sind, einem Ich gehören. Dann was passiert? Diese Sachen werden sehr, sehr intensiv. Wenn man aber sieht sehr klar, dass diese Sachen keinem festen Ich gehören, und dann werden sie schwacher und schwacher. Das ist die buddhistische Meditation. Noch eine Frage zur Wiedergeburt. Also ich bin selbst gefragt worden, wie jemand umgehen soll mit der Totenruhe, weil da ein Unterschied ist zwischen Theravada-Tradition und der tibetischen Tradition. Eigentlich der Unterschied. Wie siehst du das? Der Unterschied ist nicht so groß. In der nördlichen Tradition, man glaubt an Bardo, so Antarbhava, Zwischenexistenz. In der Theravada-Tradition, das, was Bardo heißt oder Antarbhava, Zwischenexistenz, ist nichts anderes als Zustand von Peta, hungrigen Geist. Das kann auch sehr, sehr kurz dauern. Theravada nennt das nicht Antarbhava, Zwischen- oder Bardo-Zwischenexistenz, nennt das Preta. Dann diese Preta auch in den Theravada-Ländern, gibt Dana zu den Pretas und so weiter, damit sie zur Ruhe kommen und nicht stören. Genauso wie im nördlichen Buddhismus. Und diese Preta, das sind Wesen, die sozusagen sie können erscheinen in diesen feineren Zustand. Sie sind nicht mehr an diese grobe Sinnen verbunden. Und viele Leute auch sehen in den Theravada-Ländern diese Erscheinungen. Das ist diese Geister und so weiter. Und, eine Frage. Und zwar, du sprichst ja immer darüber, über dieses Leben eines Arhats. Und ich, ehrlich gesagt, wenn ich das höre, dann stelle ich mir jemanden vor, der sagt, okay, ich verbringe mein Leben jetzt im Kloster oder wo auch immer, wo ich sehr viel Zeit zum Meditieren habe, den ganzen Tag. Und diese ganzen Stufen der Versenkung und alles, worüber du sprichst. Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht, also das ist alles ganz, ganz weit weg, weil ich einfach, ich habe nicht das Gefühl, dass ich habe, in meinem Tag habe ich vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, aber ich kann nicht sehr viel Zeit mit Meditation verbringen. Und, na prima, halbe Stunde ist gut. Aber wichtig ist, dass man versteht, worauf sich da handelt an Meditation. Dann nur kann man richtig meditieren. Auch wenn 10 Minuten richtig ist, besser als eine Stunde falsch. Oder sogar den ganzen Tag falsch. Deswegen viele Leute meditieren, denn sie wollen was für sich. Sie wollen mehr Genuss haben, mehr Freude haben, aber mit diesem Verständnis von Meditation, dann kommt man nicht weiter. Meditation heißt, lernen loszulassen. Dann, wenn man richtig meditiert, auch nur ein paar Minuten, wird es große Einfluss haben können. Aber wenn man meditiert, ich will, und leider besonders im Westen viele so meditieren, ich will was für mich etwas erreichen, was die anderen nicht haben und so weiter, dann das ist vollkommen falsch. Arahat sein oder nicht sein, das ist natürlich, die meisten von uns denken nicht gleich, ein Arhat zu sein, aber wenn man Meditation verstehen möchte, dann soll man auch verstehen, dieser Zustand von einem Arhat. Dann kann man richtig meditieren. Der Bodhisattva auch, der entscheidet sich, in der Welt zu bleiben und für Wohl von anderen. Er versteht allmählich vollkommen den Zustand von Arhat, aber er wird nicht Arhat. Warum? Weil er große Mitleid, Mitgefühl übt. Aber er versteht vollkommen, dass das, was der Arhat sieht, ist die wahre Welt. Andere Welt gibt es nicht. Andere Welt ist nur die Vorstellung. Und wenn man falsche Vorstellungen hat, wird man falsch meditieren. Wenn man richtige Vorstellungen hat, wird man richtig meditieren. Auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, wird es dann große Wirkung haben und wird es bringen dann die erwünschte Resultat. Wenn man aber falsch meditiert, auch den ganzen Tag, wird es nicht die erwünschte Resultate, Wirkung haben. Dann man wird immer verwirrt. Und es gibt so viele Leute, die meditieren und sind immer noch verwirrt. Warum? Weil sie falsche Vorstellungen von Meditation haben. Ist das klar? Jetzt in den traditionellen buddhistischen Ländern, wenn jemand meditieren möchte, normalerweise er hat diesen Hintergrund von Meditation, er übt Freigebigkeit lange Zeit, er übt Sila lange Zeit, dann geht er zur Meditation. In Europa ganz oder Amerika ganz andere Situation. Man fängt an gleich mit Meditation und gleich wird man Erleuchtung haben. Und für sich selbst. Das schafft viele Probleme. Deswegen ich betone Verständnis von dem, was man macht. Besonders in Europa, wir haben diesen großen Vorteil, dass wir sind nicht so viel an Tradition gebunden. Dann wir können mehr frei denken und wir können verschiedene Methoden der Meditation vergleichen und sehen eigentlich, worauf es sich handelt. In der Tat, es handelt sich um genau dieselbe Sache. Es gibt nur eine Buddha-Lehre, nicht zwei, drei, vier Buddha-Lehren. Die Erklärungen sind anderes, weil die Umstände waren anderes. Aber es gibt nur eine Lehre. Und diese Lehre ist loszulassen. Wenn man das verstanden hat, hat man die Lehre von Buddha verstanden. Warum loszulassen? Weil ich kommt von Anhaften. Kein Anhaften, kein Ich, kein Ich, kein Geburt. Solange der Geist hängt an Vorstellung von einem wahren Subjekt und einem wahren Objekt, wird er immer sozusagen seine Vorstellung der Welt ist vollkommen subjektiv und vollkommen verdreht. Und unsere Vorstellung von der Welt, obwohl wir, die meisten von uns sind überzeugt, dass es objektiv ist, ist vollkommen subjektiv. Und wir hangen darauf, als ob es der einzige Stutz wäre für unser Dasein. Wenn wir das sehen, dann fangen wir allmählich, die Illusionen gehen weg und dann meditieren wir richtig. Wenn wir richtig meditieren, wenn wir den richtigen Weg gehen, kommen wir zu dem richtigen Ziel. Wenn wir aber den nicht richtigen Weg gehen, wenn ich will nach Tschechien zurück und ich fahre Richtung Bodensee, dann komme ich nicht nach Tschechien, muss ich wieder zurück. Aber wenn man klar über die Richtung ist, dann wird man bestimmt nach Tschechien kommen. Und die richtige Richtung in der Meditation ist verstehen, dass wahre Meditation ist, loszulassen, egal ob es Shamatha ist oder Vipassana ist. Nur dann kommt wahres Glück, das dauerhaftes Glück, dauerhaftes Erfüllung. Wenn man etwas für sich selbst sucht, dass man eine Weile Glück erlebt, dann mit solcher Einstellung wird man lange, lange meditieren und nur Enttäuschungen erleben. Ist das so? Vielleicht diese alte. So, wir haben von Liebe gesprochen. So öffnet sich das Herz. Wie öffnet sich das Herz? Dass man sieht diese Absurdität von Anhaftung an sich selbst. Das ist dann die wahre Liebe. Wenn man das in Partnerschaft mit anderen erlebt oder wenn man das als Mönch erlebt, wenn man das in Gesellschaft erlebt, überall wo man das erlebt, wird man sich wohlfühlen. Aber wenn man Glück mit ich selbst, für mich selbst übt, wird man immer, egal ob in Partnerschaft oder als Mönch oder in welche immer Situation, wird man nur Enttäuschungen erleben müssen. Deswegen betone ich das alles, damit Sie durch Meditation nicht nur Nutzen für sich selbst haben, aber auch für die anderen. Indem sich Herz öffnet. In allen Traditionen, der Buddha sagt eigentlich dasselbe, dieser Geist oder Bewusstsein in der Tat ist ein Ozean, ist so groß wie Raum. Er nur spiegelt die Sachen, er hängt an nichts. Aber indem wir nicht wahre Bewusstsein kennen, wir haben immer Probleme. Und wie drücken sich die Probleme aus? Indem wir an Angenehmes haften, an Unangenehmes unbedingt wegschaffen wollen. Und dadurch sind wir zerstreut und matt oder träg. Warum? Weil Klarheit des Geistes geht weg. Und wenn man wahre Meditation finden möchte, die wahre Meditation ist mit Klarheit des Geistes verbunden, die dauert. Solche Meditation ist richtig.